Kapitel 3, Aufgabe 29a. Zur Geschichte des Patents. Hören Sie das folgende Gespräch. Entscheiden Sie, ob die Aussagen im Buch mit dem Inhalt des Gesprächs übereinstimmen oder nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere heutige Sendung widmen wir der Geschichte der Patente. Dazu haben wir einen besonderen Gast ins Studio eingeladen. Dr. Robert Feigl ist Jurist und Autor des Buches Patente früher und heute. Herr Feigl, ich grüße Sie. Guten Tag. Heutzutage gehören Patente zum Alltag eines Unternehmens, aber seit wann gibt es eigentlich Patente? Das erste Patentgesetz im heutigen Sinne wurde in Venedig im Jahr 1474 erlassen. Dieses Patentrecht enthielt im Kern bereits alle wesentlichen Kriterien, die unser heutiges Patentgesetz ausmachen, und zwar den Schutz des persönlichen geistigen Eigentums an einer Erfindung, das Recht, andere davon auszuschließen und die zeitliche Befristung. Diesem Gesetz folgte das Statute of Monopolies in England am 25. Mai 1624, das weltweit als Vorbild für die Patentgesetze gilt. Und wie war die Situation in Deutschland? Gab es auch bei uns Patentgesetze? Patentrechtliche Regelungen gab es in den deutschen Einzelstaaten erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Insgesamt 29 Patentgesetze mit jeweils territorialer Wirkung. Alle diese deutschen Gesetze schützten die Erfindung dadurch, dass die erteilten Patente bis zu ihrem Erlöschen geheim gehalten wurden. Patentiert wurden sowohl neue Erfindungen als auch erprobte gewerbliche Verfahren, die aus dem Ausland eingeführt wurden. Gab es auch schon damals Patentverletzungen? Selbstverständlich. Der erste Patentverletzungsprozess in Deutschland wurde 1593 wegen eines Neverfunden Mühlwerk zum Schleifen von Halbedelsteinen in Nürnberg geführt. Derselbe Schutzrechtsinhaber erwirkte 1601 gegen einen anderen Verletzer einen Unterlassungsanspruch und eine Strafe von 10 Gulden. Ein anderer Patentverletzer wurde in Nürnberg in Eisen gelegt und erlangte erst nach Abschwörung und Zahlung der Haftkosten die Freiheit. Eine Trennung zwischen Zivil- und Strafprozess war damals nicht gegeben. Der Patentinhaber erhielt einen Teil der Geldstrafe als Entschädigung. Und wie sieht das europäische Patentwesen heute aus? Seit 1973 besteht mit der Europäischen Patentorganisation, kurz EPO, eine übergeordnete Einrichtung und seit 1977 mit dem Europäischen Patentamt ein weiteres Patentamt. Das Europäische Patentamt, kurz EPA, dessen Aufgabe die Prüfung und Erteilung europäischer Patente ist, hat am 1. Juni 1978 die erste Patentanmeldung registriert. Es erteilt auch in Deutschland wirksame Patente und hat seinen Sitz in München und Dienststellen in Reiswijk bei Den Haag, Berlin, Wien und ein Verbindungsbüro in Brüssel. Herr Feigl, ich danke Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch.